die Vorstellung, dass alles, auch das Gedächtnis, ja sogar das einfache Denken ihn verließ, begann ihn unerträglich zu quälen. Was? Fängt es jetzt schon an? Kommt schon jetzt die Strafe? Da, sieh da, es stimmt. Die Fransen, die er von den Hosen abgeschnitten hatte, lagen in der Tat noch auf dem Fußboden mitten im Zimmer, damit der Erste, der eintrat, sie nur ja gleich sehe. »Was ist nur mit mir?« rief er wieder aus, wie verloren. Da kam ihm ein seltsamer Gedanke. Vielleicht war auch seine ganze Kleidung blutig, vielleicht hatte sie viele Flecken, und er sieht sie bloß nicht, bemerkt sie nicht, weil sein Denken geschwächt, verworren, der Verstand getrübt ist. Plötzlich erinnerte er sich, dass an dem Beutel auch Blut war. »Also muss in der Tasche auch Blut sein, da ich den feuchten Beutel hineinsteckte.« Schnell drehte er die Hosentasche um und tatsächlich, auf dem Futter der Tasche waren Blutspuren, Flecken. »Also hat mich der Verstand doch noch nicht ganz verlassen, also besitze ich noch Urteilsfähigkeit und Gedächtnis, wenn ich mich hierauf besinnen konnte«, dachte er triumphierend und atmete aus voller Brust tief und freudig auf. »Es ist einfach fieberhafte Schwäche, nur eine vorübergehende Anwandlung.« Und er riss den ganzen Futterstoff der linken Hosentasche heraus. In diesem Augenblick beleuchtete ein Sonnenstrahl seinen linken Stiefel. Auf dem Strumpfe, der aus dem Stiefel hervorlugte, schienen Flecken zu sein. Er zog den Stiefel aus. »Ja, es sind wirklich Spuren. Die ganze Fußspitze ist mit Blut durchtränkt.« Wahrscheinlich war er unvorsichtigerweise in die Pfütze getreten. Aber was nun damit tun? Wohin diesen Strumpf tun? Wohin diesen Strumpf, die Fransen, die Hosentasche verstecken? Er knüllte alles in der Hand zusammen und blieb mitten im Zimmer stehen. In den Ofen? Aber im Ofen wird man doch zuerst nachstöbern. Verbrennen? Ja, aber womit anbrennen? Ich habe ja nicht einmal Streichhölzer. Nein, besser irgendwo hingehen und alles fortwerfen, ja. Das Beste ist, fortwerfen«, wiederholte er und setzte sich von Neuem auf den Divan. »Und sofort muss ich es tun, in diesem Augenblick noch, ohne Zeit zu verlieren.« Indessen fiel sein Kopf von Neuem auf das Kissen. Wieder durchfuhr ihn eisig der unerträgliche Schüttelfrost. Wieder zog er den Wintermantel über sich und noch ein paar Stunden lang sagte er sich ab und zu wie im Traum, »Ich muss sofort ohne Zögern irgendwo hingehen und alles fortwerfen, damit es schnell aus den Augen kommt.« Einige Male erhob er sich vom Divan, wollte aufstehen, konnte es aber nicht. Endlich weckte ihn ein starkes Klopfen an der Tür.